Gnade ist mir auserkoren. Durch die Gewalt verliert das alle Frust. Denn wer nicht kämpft, wird rumgeschubst. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, die Erde ist eine Klasse geboren auf der Straße. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse. Und setzt er sich nicht durch, dann wird er nicht ein. Er kennt es nur so, er ist so wie er ist. Doch die oberen Schicken, der stellt ihn nicht. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, die Erde ist der Klasse geboren auf der Straße. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, die Erde ist der Klasse geboren auf der Straße. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse. Von Anfang an wurde er zum Kampf gestellt. Er ist kein Verlierer, nein, er ist ein Held. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, die Erde ist eine Klasse geboren auf der Straße. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, die Erde ist eine Klasse geboren.